zweiter und letzter Teil. Falls Ihnen nicht mehr ganz präsent ist, was im ersten Teil der Story so abgelaufen ist, meine Damen und Herren, fasse ich das Wichtigste für Sie noch mal kurz zusammen. Der Ort ist Paris, die Zeit März 1904. Anderthalb Jahre vorher, in der Nacht vom 28. zum 29. September 1902, ist der große Romanautor Émile Zola gestorben. Angeblich an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Ein Unfall, heißt es offiziell. Aber die französischen Schriftsteller vermuten politischen Mord und beauftragen Professor van Dusen, den Fall Zola neu aufzurollen. Damit beginnt ein Abenteuer, das in der an außergewöhnlichen Fällen reichen Van Dusen-Saga einzigartig dasteht. In einer Verbrecherkneipe am Montmartre geraten wir, der Professor und ich, in eine Razzia. Wir müssen erleben, wie unser Informant Inspektor Sarkar jäh von der Szene geräumt wird. Wir besuchen Zolas majestätische Witwe und forschen vergeblich nach seiner Geliebten. Wir sammeln Hinweise über Hinweise und wissen nicht, was sie bedeuten. Letzteres bezieht sich natürlich nicht auf Van Dusen, nur auf meine Wenigkeit. So, und jetzt, meine Damen und Herren, steigen wir wieder ein in die Geschichte. 9. März 1904, Hotel Bristol. Mir schwirrte der Kopf. Kohlengas und Dreyfus-Affäre, Schandschnauz und Totengräber, Strafversetzung, geheime Dokumente, Drohungen am Telefon, der selige Émile Zola, seine schwarze Witwe, seine verschwundene Geliebte und Dr. Pascal. Immer wieder der mysteriöse Dr. Pascal. Eine Schlüsselfigur des Falles Zola, ganz ohne Frage, mein lieber Hedge. Wie spät ist es? Kurz vor zwei, Professor. Zeit zum Mittagessen. Wir haben Besseres vor, mein lieber Hedge. Wenn Sie das sagen, Professor. Und was? Wir werden Dr. Pascal aufsuchen. Wissen wir denn, wo er wohnt? Wir wissen, wo er arbeitet, mein lieber Hedge. Im Hospital Lariboisière. Ist das nicht das große Krankenhaus, an dem wir letzte Nacht vorbeigekommen sind? Boulevard de la Chapelle, südlich vom Montmartre? Eben dieses, mein lieber Hedge. Ja? Wir haben Sie gewarnt. Doch Sie haben nicht auf uns gehört. Wagen Sie es nicht, Ihre dilettantischen Ermittlungen im Fall Zola fortzusetzen. Ein schreckliches Schicksal würde Sie ereilen. Wir behalten Sie im Auge. Dies ist die zweite und letzte Warnung. Ich war nervös, als wir zum Krankenhaus fuhren. Und dazu hatte ich auch allen Grund. Unsere Droschke wurde verfolgt von einem schwarzen Automobil, einem Serpollet-Phaeton. Der Professor blieb die Ruhe selbst. Vermutlich war meine Besorgnis für ihn nur ein neuer Beweis für meine mangelhafte kriminologische Assistentenschaft. Wir hielten. Der Serpollet hielt auch in weitem Abstand. Van Dusen gönnte ihm keinen Blick und marschierte stracks ins Hospital. Ich zuckte die Achseln und folgte. Dr. Pascal fanden wir in seinem Dienstzimmer, einem kleinen Raum im zweiten Stock. Ein noch junger Mann, der eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck machte. Aber uns gegenüber war er mürrisch, kurz angebunden, wenig hilfsbereit. Seltsam, wo er doch ein so enger Freund Zola gewesen war. Sie haben Zola am Tag vor seinem Tod aufgesucht, Dr. Pascal, in seinem Sommerhaus zu Medan. Ja, und? Was dagegen? Was war der Grund Ihres Besuchs? Grund? Kein besonderer Grund. Émile und ich waren befreundet. Wir trafen uns redeten miteinander. Worüber? Oh, mein Gott, worüber? Literatur, Fotografie, Emils häusliche Misere, was sich so ergab. Kommen wir zu Ihrer Anwesenheit in der Rue de Bruxelles am Morgen des 29. September 1902, Doktor. Ein Zufall? Mehr oder weniger. In Medan hatte Emil erwähnt, dass er vielleicht schon am Abend nach Paris zurückkehren wolle. Und ich schaute mal rein, ob er da war. Sie haben die Leiche Ihres Freundes untersucht und als Todesursache eine CO-Vergiftung diagnostiziert, Dr. Pascal. Sie waren ganz sicher? Hatten keinerlei Zweifel? Was soll die Frage? Natürlich war ich sicher. Sonst hätte ich es ja wohl kaum in den Totenschein geschrieben. Obwohl das Gesicht des Toten nicht wie bei CO-Vergiftungen typisch rot, vielmehr blau-grau verfärbt war. Blau-grau? Ich erinnere mich nicht. Und wenn, Verfärbung ist Verfärbung. Wirklich, Dr. Pascal? Eine Obduktion hielten Sie nicht für nötig. Wozu? Zeitverschwendung. Außerdem pietätlos. Die Diagnose war eindeutig. Das behaupten Sie, Dr. Pascal. Ich verbitte mir Ihre Unterstellung, Professor van Dusen. Was wollen Sie überhaupt von mir? Danke, Herr Dr. Pascal. Noch eine Frage, Doktor. Wo waren Sie in der Nacht vom 28. zum 29. September 1902? Wüsste nicht, was Sie das angeht. Aber von mir aus. Ich war hier, im Krankenhaus. Ich hatte Nachtdienst die ganze Woche. Der gute Doktor konnte uns viel erzählen. Wie spricht das Volk? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir kontrollierten Dr. Pascals Alibi im Sekretariat des Krankenhauses. Für einen leibhaftigen Professor, nicht zu vergessen seinen charmanten Assistenten, sah die freundliche Sekretärin gern mal in alte Dienstpläne. Juli 1902, August, September. Hier haben wir es ja. Nachtdienst in der Woche vom 22. bis 29. September hatte Dr. Pascal. Also auch in der Nacht vom 28. zum 29. Sonntag auf Montag? Ja. Moment. Ich sehe hier gerade, dass Dr. Pascal in dieser Nacht vom Dienst befreit war. Auf eigenen Antrag. Dr. Dupont hat ihn vertreten. Sehr interessant, meine Beste. Welchen Grund hat Dr. Pascal angegeben? Müsste hier eigentlich stehen. Was heißt das? Schwer zu entziffern. Leichenschau... Leichenschauhaus? Richtig. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ein etwas ungewöhnlicher Fall. In der Tat, Verehrteste. Berichten Sie. In der Nacht davor. Das muss so gegen drei gewesen sein. Also am frühen Morgen des 28. September. Genau. Da ist ein Mann auf dem Boulevard zusammengebrochen, direkt vor unserer Tür. Herzanfall. Der Pförtner hat ihn reingetragen, der diensthabende Arzt hat sich um ihn gekümmert. Dr. Pascal? Natürlich, Dr. Pascal. Aber der Mann ist dann doch am Morgen gestorben. Ich glaube, er war schon recht alt. Recht alt? Wie alt? Wie sah er aus? Können Sie das feststellen? Schon, aber da müsste ich die Aufnahmezettel von 1902 durchsehen. Tun Sie das! Monsieur! Seien Sie so freundlich, Mademoiselle. Sie würden uns einen großen Gefallen erweisen. Wenn das so ist. Sie suchte und sie wurde fündig. Der Tote war etwa 60 Jahre alt, 1,60 groß, kräftig gebaut, gepflegt, gut gekleidet, bebartet. Merkwürdig. In diesem Fall wimmelte es geradezu von kleinen, kräftigen Männern um die 60 mit Bart. Papiere hatte der Mann übrigens nicht bei sich. Unbekannte Tote werden ins Leichenschauhaus überstellt. Das ist Vorschrift. Und diese Aufgabe hat Dr. Pascal übernommen. Ja, Professor. Am Abend mit dem Leichenwagen des Krankenhauses. Mit dem Leichenwagen? So, so. Am nächsten Morgen hat er den Wagen zurückgebracht. Sagen Sie, meine Gute, ist es in diesem Hause gängige Praxis, dass Leichentransporte von qualifizierten Ärzten durchgeführt werden? Eigentlich nicht, aber Dr. Pascal hatte sowieso im Leichenschauhaus zu tun, weil er Material sammelte für eine wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Pathologie. Über Kohlenmonoxidvergiftungen womöglich. Monsieur? Am Abend, sagten Sie. Wann genau? Und das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht mehr sagen, Professor. Immerhin war das alles vor anderthalb Jahren. Aber wenn Sie es wirklich wissen wollen... Und wie wir das wissen wollen, chère Mademoiselle... Dann müssen Sie unseren Pförtner fragen. Wie? Der Mann hat ein phänomenales Gedächtnis. Behält alles, vergisst nichts. Wir fanden das Phänomen an seinem Arbeitsplatz in der Pförtnerloge. Offenbar ein alter Soldat, Groß, breitschultrig, straffe Haltung, grauer Seehundschnauzbart. An den Mann, der vor anderthalb Jahren direkt vor dem Krankenhaus umgefallen war, konnte er sich tatsächlich gut erinnern. Melde gehorsamst, ich habe ein phänomenales Gedächtnis. Ich behalte alles, ich vergesse nichts. Schön für Sie. Melde gehorsamst, es war in der Nacht vom 27. zum 28. September 1902, 2.56 Uhr. Ich zog sofort die Klingel für den diensttuenden Arzt und lief nach draußen. Monsieur, der Mann lag auf dem Pflaster, blass, beide Hände auf die Brust gepresst und gestöhnt hat er. Dr. Pascal kam dazu. Wir hoben den Mann auf und trugen ihn ins Haus. Ein Zimmer für Notfälle, gleich hier im Erdgeschoss. Der Mann sagte was, als sie ihn trugen. Nur ein paar Worte. Ich habe nicht alles verstanden. Melde gehorsamst. Aber etwas haben Sie verstanden, mein Freund. Jawohl, Monsieur. Auftrag, hat er gesagt. Morgen. Tot. Und Emile Zola. Emile Zola? Irren Sie sich auch nicht? Melde gehorsamst. Ich irre mich nie, Monsieur. Da bin ich noch ein. Hedge. Ich behalte alles. Emile Zola, das hat er gesagt. Melde gehorsamst, dieser Emile Zola ist ein Romanschreiber. Ich weiß, wer Zola ist, mein Freund. Und was soll ich Ihnen sagen, Monsieur? In der nächsten Nacht ist er doch tatsächlich gestorben. Der Romanschreiber, meine ich. Ist doch richtig unheimlich, hä? Okkult, sozusagen. Zweites Gesicht. Sechster Sinn. Dritte Zähne, fünftes Rad am Wagen. Hetsch! Weiter, mein Freund, hat der Mann noch etwas geäußert? Melde gehorsamst, das weiß ich nicht. Da müssen Sie Dr. Pascal fragen. Der ist dann nämlich bei ihm geblieben. Ich bin zurück auf meinen Posten. Der Mann ist bald darauf verstorben und später ins Leichenschauhaus überführt worden durch Dr. Pascal persönlich. Wann geschah das? Wann ist Dr. Pascal aufgebrochen? Melde gehorsamst, das war erst am Abend, Monsieur. 10.17 Uhr. Oh. Bis dahin lag die Leiche im Keller. Eisfach, melde gehorsamst. Unsere Droschke hatte vor dem Krankenhaus gewartet. Der schwarze Serpollet ebenfalls. Wir fuhren los. Der Wagen blieb dran. Sollte er. Wenn es den Professor nicht störte, brauchte auch ich mir keine grauen Haare wachsen zu lassen. Außerdem hatte ich andere Sorgen, zum Beispiel wann, wo und wie ich endlich was zu essen kriegte. Wir waren kaum im Hotel angekommen, als Van Dusen mich postwendend wieder losschickte. Ins Leichenschauhaus der Stadt Paris auf der Ile de la Cité. Unterwegs kein schwarzes Automobil. Das interessierte sich offenbar nur für den großen Amateurkriminologen. 28. September 1902. Nein, Monsieur. Keine Lieferung aus dem Hospital Lariboisière. Es muss spät in der Nacht gewesen sein, nach 10. Nicht in der Nacht, Monsieur. Und nicht am Tage. Und am 29. September? Auch nicht, Monsieur. Und am 30. auch nicht. Das Hospital Lariboisière hat uns erst am 3. Oktober wieder was geliefert. Wasserleiche, weiblich, circa 30 Jahre. Kein Interesse, Monsieur? Der Professor war ausgesprochen zufrieden, als ich ihm Bericht erstattete. Er rieb sich die Hände, seine Augen glänzten und, was das Ungewöhnlichste war, auf seinen Lippen lag ein leichtes Lächeln. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dr. Pascal hat die Leiche des Unbekannten nicht ins Leichenschauhaus gebracht. Sie wissen, was das bedeutet, mein lieber Hedge. Ausnahmsweise ja, Professor. Für die Nacht, in der Emile Zola gestorben ist, hat Dr. Pascal kein Alibi. Durchaus richtig, mein lieber Hedge. Doch ist das alles, was sich Ihnen aufdrängt? Tja, was denn noch, Professor? Mein lieber Hedge, Sie haben es versäumt, aus den ermittelten Tatsachen die bei weitem wichtigste Schlussfolgerung zu ziehen. Den Eckstein des Falles gewissermaßen, den entscheidenden Faktor, auf welchem unabweisbar die Lösung, die einzig mögliche Lösung basiert. Sie haben die Lösung im Fall Zola, Professor? So ist es, mein lieber Hedge. Das heißt, Sie wissen, wer Emile Zola getötet hat? Eine ganz und gar irrelevante Frage, mein lieber Hedge. Sie wissen es also nicht, Professor. Na, dann bin ich diesmal schlauer als Sie. Was Sie nicht sagen, mein lieber Hedge. Wollen Sie mich nicht aufklären? Bitte sehr. Der Mörder Zolas ist Louis Morin, der Totengräber. Aha. Den Auftrag zum Mord haben ihm Zolas politische Gegner von der Anti-Dreyfus-Fraktion gegeben. Ah, ja. Deshalb war der Totengräber in der Nacht vor der Tat im Justizministerium. Und weil seine Auftraggeber ihn sehr gut bezahlt haben, konnte er nach dem Mord untertauchen. Mit falschen Papieren vermutlich und sich irgendwo zur Ruhe setzen. Sie überraschen mich, mein lieber Hedge. Wie es scheint, haben Sie tatsächlich nachgedacht. Hätten Sie mir wohl nicht zugetraut, was, Professor? Kann ich weitermachen? Sie haben noch mehr, mein lieber Hedge. Doch eine ganze Menge, Professor. Nur zu, mein lieber Hedge. Ich harre gespannt Ihrer weiteren Enthüllungen. Der Totengräber hat nicht allein gearbeitet. Ah ja. Er hatte einen Helfer. Hm. Dr. Pascal, den angeblichen Freund des Ermordeten. Dr. Pascal? Gekauft, nehme ich an. Jedenfalls hat Dr. Pascal Zola überredet, einen Tag früher nach Paris zu kommen. Und Dr. Pascal hat am nächsten Morgen den Mord vertuscht durch eine falsche Diagnose. Oh ja. Zola ist nicht an einer Kohlengasvergiftung gestorben. Woran denn sonst, mein lieber Hedge? Ja, genau weiß ich das nicht, Professor. Oh ja. Aber ich vermute, er wurde erwürgt. Die blauen Flecken im Gesicht, wissen Sie. Ein pathologisch fundierter Schluss, mein lieber Hedge. Sie setzen mich von neuem in Erstaunen. Direktor Bertillon von der Sûreté war in das Mordkomplott eingeweiht und hat dafür gesorgt, dass die Untersuchung eingestellt und der zu gewissenhafte Inspektor Sarkar versetzt wurde. Soweit, Professor. Was sagen Sie dazu? Bravo, mein lieber Hedge. Ein hochinteressantes Szenario. Plausibel, schlüssig, stimmig, lebendig. Es hat nur einen einzigen Fehler. Es ist größtenteils falsch. Meine Lösung stimmt nicht, Professor? Leider nicht, mein lieber Hedge. Und Sie wissen es besser? Ich muss es zugeben. So. Wollen Sie mich nicht aufklären? Später, mein lieber Hedge. Aber vielleicht fahren Sie ja mit der für Sie so ungewohnten Tätigkeit des Nachdenkens fort und finden die richtige Lösung selbst, eigenhirnig quasi. Es ist nicht schwer. Sie sind im Besitz aller relevanten Fakten und benötigen lediglich noch ein wenig Analyse, Logik, Synthese. Sie wissen doch, mein lieber Hedge, 2 + 2... ist 4. Immer und überall, bla bla bla. Ich war stinksauer. Da freue ich, blindes Huhn, mich darüber, dass ich auch mal ein kriminologisches Korn finde und dann kommt der große Gockel Van Dusen und pickt es mir weg. Und dabei zieht er mich auch noch auf. Ich frage mich, warum ich mir das immer wieder bieten lasse. Vermutlich, weil ich an Professor Van Dusen hänge. Trotz allem. Sehen Sie, mein lieber Hedge. Und weil durch ihn mein Leben so interessant, spannend und unerhört bunt geworden ist. Nun schmollen Sie nicht länger. Helfen Sie mir lieber, den Fall Zola zu einem guten Ende zu bringen. Okay, Professor. Was soll ich tun? Auch wenn Kriminologie und Wissenschaft nicht eben zu Ihren starken Seiten zählen, mein lieber Hedge, so gibt es doch ein Gebiet, auf welchem Sie Experte sind. Der Automobilismus. Das will ich meinen, Professor. Mein Winton Sport zu Hause in New York. Hilft uns in Paris leider nicht weiter, mein lieber Hedge. Wir brauchen ein Automobil, Professor? In der Tat. Sie, mein lieber Hedge, werden ein derartiges Vehikel für uns mieten. Wird gemacht, Professor. Besondere Wünsche? Unser Automobil sollte tunlichst zu einer höheren Geschwindigkeit imstande sein als der uns verfolgende schwarze Phaeton. Der Serpollet? Kein schlechter Wagen. 4 Zylinder, 15 Pferdestärken, schafft 65 Stundenkilometer auf gerader Strecke. Schau mal, überlegen. Bis morgen früh haben Sie Zeit, mein lieber Hedge. Zeit, das Automobil zu beschaffen und auszurüsten. Ausrüsten? Womit? Mit allem, was für eine längere Reise erforderlich ist, mein lieber Hedge. Sie wollen verreisen, Professor? Wir werden verreisen, Hedge. Wohin denn? Das genaue Ziel werden Sie morgen erfahren, mein lieber Hedge. Dr. Pascal wird es uns verraten. Also wieder mal Geheimniskrämerei, aber ich regte mich nicht auf. Mir war was eingefallen. ein Automobil, das ich erst neulich in einer Werkstatt besichtigt hatte. Wenn ich uns das organisieren könnte. Ich gab mir Mühe, redete, überzeugte, zahlte, nicht so knapp, und fuhr am nächsten Morgen in einem richtigen, echten Rennwagen am Hoteleingang vor. Mein lieber Hedge, was ist das? Ein Sportautomobil Marke Maus, Professor, speziell gebaut für das Rennen Paris-Wien vor 2 Jahren. Ganze 60 PS, maximal 130 Stundenkilometer. Springen Sie rein. Ja, das ist leicht gesagt. Wo soll ich denn sitzen? Überall sind Koffer und Kanister angebracht. Benzin, Schutzkleidung, Lebensmittel, was man unterwegs so braucht. Der Platz reicht gerade noch für 2 schlanke Personen. Wir müssen uns eben ein bisschen einschränken. Ja, wenn Sie meinen, mein lieber Hitch. Oh. Sehen Sie, es geht doch. Wohin, Sir? Zunächst zum Hospital La Rebosière, Fahrer. Sehr wohl, Sir. Unsere Freunde im schwarzen Sapolet waren wieder da. Wahrscheinlich staunten sie mich schlecht über unseren Flitzer. Ich hätte ihnen gerne mal gezeigt, was der Morse konnte, aber in der Stadt musste ich mich natürlich zurückhalten. Im Krankenhaus machten wir einen zweiten Besuch bei Dr. Pascal. Diesmal war er womöglich noch mürrischer als am Vortag. Was wollen Sie denn schon wieder? Ich habe keine Zeit. Der wissenschaftliche Anstand erfordert es, Dr. Pascal, einen Kollegen über eine abweichende Meinung zu einer wichtigen Fachfrage in Kenntnis zu setzen. Sehr freundlich. Meinen Sie doch, was Sie wollen. Was geht mich das an? Sehr viel, Doktor. Ich habe hinreichenden Grund zu der Annahme, dass Emil Zola nicht, wie von Ihnen diagnostiziert und im Totenschein dokumentiert, einer CO-Vergiftung zum Opfer fiel. Machen Sie sich nicht lächerlich, Professor. Ich war da. Wen interessiert nach 1,5 Jahren Ihre Ansicht? Den Innenminister der Französischen Republik beispielsweise. Ach. Ich beabsichtige, einen Antrag auf Exhumierung der Leiche Solas zu stellen, um endgültig Klarheit über die Todesursache zu schaffen. Oh. Guten Tag, Dr. Pascal. Wir warteten im Wagen. Nicht lange. Nach 5 Minuten erschien Dr. Pascal und stieg in eine Droschke, die eilig davonklapperte. Wir folgten dem Boulevard de Magenta entlang über die Place de la Bastille zum Gare de Lyon. Der Serpollet blieb hinter uns. Vor dem Bahnhof sprang der Doktor aus seiner Droschke und verschwand in der großen Halle. Der Trick hat gewirkt. Wir haben ihn aufgescheucht. Steigen Sie aus, Hedge. Gehen Sie ihm nach, aber vorsichtig. Er darf Sie nicht sehen. Ich pass schon auf, Professor. Dr. Pascal wird eine Fahrkarte erstehen. Stellen Sie fest, wohin. In Ordnung. Bin gleich wieder da. Der Professor hatte recht. Wie immer. Dr. Pascal stand am Fahrkartenschalter. Die Halle war voller Menschen. Ich konnte mich unbemerkt anpirschen und mithören. Bitte einmal erster Klasse, Schlafwagen nach Aix-en-Provence. Wann geht der nächste Zug? Der Express nach Marseille ist vor einer halben Stunde abgefahren. Tut mir leid. Morgen Vormittag, 10.16 Uhr. Morgen Vormittag, so spät? Gibt's keine frühere Verbindung? Leider nicht, Monsieur. Wann ist der Zug in Aix? Augenblick, Monsieur. Übermorgen, 15.40 Uhr. Ich wartete hinter einem Pfeiler, bis Dr. Pascal aus dem Weg war. Dann ging ich zurück zum Wagen und machte Meldung. Der Professor war nicht überrascht. Aix-en-Provence, das hatte ich erwartet, mein lieber Hitch. Wenn Sie das sagen, Professor. 630 Kilometer von Paris in Luftlinie. Wie viel Zeit werden Sie brauchen, Hitch? Nach Aix mit dem Mons, naja. Benzin haben wir genug. Die Straßen in Frankreich sind ganz ordentlich. Wenn wir keine Panne haben, wenn wir auch nachts fahren, wenn es nicht regnet. Wir haben nämlich kein Verdeck, wie Sie sich halt gemerkt haben dürfen. Und dafür sind wir im Besitz von Regenmänteln und Automobilistenkappen. Also wie viel Zeit, Hedge? Ja, 2 bis 3 Tage. Wenn wir sofort losfahren, können wir übermorgen Nachmittag in Ex sein. Das müssen wir, mein lieber Hedge. Vor 15.40 Uhr müssen wir Ex erreicht haben. Na, dann mal los. Nicht gar so eilig, mein lieber Hedge. Werfen Sie einen Blick nach hinten. Machen Sie sich keine Sorgen um den Serpolet, Professor. Wenn wir erst auf der Landstraße sind, hängen wir den ab wie nix. Das wird nicht genügen, mein lieber Hedge. Und unseren Verfahren stehen mehr Mittel zu Gürtelmutter als ein Automobil, Telefon, Telegraph, Polizeistationen im ganzen Land. Sie meinen, Sie sind vor der Polizei? Das Sûreté, ganz recht. Kommissar Quenu, wie ich vermute, im Auftrag von Direktor Bertillon. Was schlagen Sie vor, Professor? Zunächst einmal, mein lieber Hedge, werden wir einen kleinen Umweg machen. Wir werden nicht die Hauptstraße nach Süden nehmen, über Charenton, Fontainebleau. Wir orientieren uns in Richtung Südwesten. Fahren Sie! Wir fuhren durch Paris, vorbei an Versailles, weiter die Straße nach Chartres. Gerade hatten wir ein Dorf namens Voisin passiert. Der schwarze Serpolet war noch immer hinter uns. Ich durfte nicht schnell fahren. Der Professor hatte was dagegen. Er studierte die Straßenkarte und gab seine Kommandos. Geradeaus, Hedge. Jenes größere Gehölz direkt vor uns dürfte der geeignete Ort für unser Vorhaben sein. Vorhaben? Was für ein Vorhaben? Sie werden es erfahren. Wie spät ist es? Moment. Genau 2 Minuten vor 12, Professor. Ausgezeichnet. Die rechte Zeit, der rechte Ort. Was tut der gute Franzose um 12 Uhr mittags, mein lieber Hedge? Er spachtelt, Professor. Er nimmt ein Mahl zu sich, ganz recht. Im fahrenden Automobil? Niemals. Er hält und macht ein Picknick. Ja, so ist es. Fahren Sie langsamer, Hedge. Langsamer? Vorbei an dieser malerischen Waldwiese. Rollen Sie aus und bringen Sie unser Gefährt etwa 100 Meter hinter der Wiese zum Stillstand. Unsere ständigen Begleiter hielten auch. Direkt an der Wiese. Sie ließen ihren Wagen an der Straße stehen und machten es sich im Gras bequem, soweit wir es erkennen konnten. Mit einer Decke und einem großen Picknickkorb. Was nun? Der von Ihnen, mein lieber Hedge, so fürsorglich zusammengestellte Reiseproviant enthält, so hoffe ich doch, auch eine gewisse Quantität Zucker. Zucker? Haben wir, Professor, eine ganze Tüte voll. Ich trinke meinen Kaffee süß. 2 Löffel. Darauf werden Sie in den nächsten Tagen leider verzichten müssen, mein lieber Hedge. Wieso denn das? Passen Sie auf. Sie werden sich mit besagter Zuckertüte zum Automobil unserer Verfolger begeben. Nicht weithin sichtbar über die Straße, versteht sich, vielmehr im Schutz der Bäume. Schleichenderweise. Sodann werden... Ich kroch durch den Wald wie der letzte Mohikaner. Auf allen Vieren und sehr vorsichtig. Nicht, dass es unbedingt nötig war. Die Gesellschaft war intensiv mit Picknicken beschäftigt und passte nicht gerade gut auf. Es waren, so sah ich im Vorüberschleichen, tatsächlich Kommissar Quenu und 3 Kollegen in schlecht sitzenden Anzügen mit großen Füßen. Als ich den Serpolet erreichte, hockte ich mich hinter die Motorhaube und öffnete den Benzintank. Reservekanister gab es nicht. Gut so. Andächtig und liebevoll schüttete ich den Inhalt der Tüte in den Einfüllstutzen. So, erledigt. zurück zu Mors und zu Van Dusen. Gut gemacht, Hedge. Los! Die Herren von der Sûreté haben bemerkt, dass wir uns entfernen. In größter Eile packen sie ihre Picknickutensilien zusammen. Sie besteigen ihr Fahrzeug und versuchen es in Gang zu setzen. Viel Erfolg! Mit Zucker im Tank kommen sie nicht weit. Bis sie zu Fuß eine Ortschaft mit Polizei- und Telegrafenstation erreichen, wird einige Zeit vergehen. Was, mein lieber Hedge, werden sie schließlich melden? Dass wir nach Südwesten fahren, nach Tours vielleicht, nach Nantes oder Bordeaux. Wohin gehen wir? An der nächsten Kreuzung links, abbiegen nach Südost, Richtung Aix-en-Provence. Auf nach Aix, mein lieber Hedge. Nur fahren Sie schneller. Das brauchen Sie mir nicht zweimal zu sagen, Professor. Halten Sie sich fest! D'Avignon, l'on y danse, tout en rond. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, sur le pont d'Avignon, l'on y danse, tout en rond. März 1904, nachmittags 3:30. Vor dem Bahnhof der Stadt Aix-en-Provence rollt ein unbeschreiblich schmutziges Automobil, besetzt mit zwei unbeschreiblich schmutzigen Personen. Das Automobil hält. Was für eine Gewalttour hatten wir hinter uns, der Morse, der Professor und ich. Mehr als 50 Stunden, viele hundert Kilometer über Landstraßen und Feldwege, Tag und Nacht, bei Sturm und Regen, durch Staubwolken, Schafherden und Bittprozessionen. Dijon, Chalon, Lyon, Avignon. Und jetzt waren wir in Aix. Wir hatten es geschafft. Zwanzig vor vier. Der Zug lief ein. Kurz darauf trat Dr. Pascal aus dem Bahnhof, eine Reisetasche in der Hand. Er bestieg eine Droschke. Die Droschke fuhr los, wir fuhren hinterher. Die Tour ging weiter, durch die Straßen von Aix und dann raus in die schöne Provence. Bis Pascals Droschke von der Landstraße abbog auf einen Weg, der zu einem abgelegenen Anwesen führte. Ein schöner Hof, wie ich von Weitem sehen konnte. Wohnhaus, Stall und Scheune, überschattet von mächtigen Platanen. Wir hielten. Die Droschke setzte Dr. Pascal am Haus ab, wendete und fuhr zurück nach Aix. Mein lieber Hedge, wir sind am Ziel. Das letzte Stück des Weges werden wir zu Fuß zurücklegen. Steigen Sie aus. Sollten wir nicht besser zuerst in ein Hotel, Professor? Baden, ein bisschen ausruhen, ein Happen essen. Mein lieber Hedge, Sie enttäuschen mich. Die Jagd geht zu Ende. Der Fall Zola steht vor seinem krönenden Abschluss. Und Sie haben nichts im Kopf als Banalitäten. Nun kommen Sie schon. Was blieb mir übrig? Ich stieg aus und wanderte mit dem Professor übers Feld. Unterwegs begegnete uns eine rotbackige Maid, die ein paar Ziegen vor sich hertrieb. Bonjour, mein Kind. Kannst du uns sagen, wer auf dem Hof dort wohnt? Wer da wohnt, Monsieur? Da wohnt Monsieur Lantier und Madame Lantier und Denise und Jacques. Ah, und wie lange wohnen die Lantiers schon auf dem Hof? Wie lange, Monsieur? Noch nicht lange. Weihnachten hat er ihn gekauft, den Hof, Monsieur Lantier. Letzte Weihnachten? Non, Monsieur. Weihnachten vor einem Jahr. Monsieur Lantier ist aus Paris, Monsieur. Aber er spricht wie einer von hier und er ist gar nicht hochnäsig. Madame auch nicht und die Kinder auch nicht. Die schon recht warme Nachmittagssonne beschien eine ländliche Idylle. Hühner scharrten, Bienen summten, eine schwarz-weiße Katze schlief auf einem Stapel Brennholz. Es roch nach Erde und frischen Kräutern. Ein Stück weit weg spielten ein Junge und ein Mädchen, beide an die 14 Jahre alt, auf einer Wiese mit zwei jungen Ziegen. Eine freundliche Frau mit Strickstrumpf sah ihnen zu. Auf der kleinen Terrasse hinter dem Haus saß Dr. Pascal und neben ihm ein Mann Anfang 60, klein, gedrungen, mit Kneifer und grauem Bart. Das musste er sein. Wir hatten ihn. Van Dusen trat vor und machte sich bemerkbar. Gestatten Sie, dass wir näher treten, meine Herren. Professor Van Dusen und Monsieur Hedge. Wie kommen Sie hierher? Auf Ihren Spuren, Dr. Pascal. Sie waren so freundlich, uns zu führen. Stellen Sie uns Ihren Freund vor. Monsieur Lantier. Claude Lantier. Wollen Sie wirklich noch länger Komödie spielen, Doktor? Wir wissen doch alle, dass der Herr nicht Lantier heißt. Sein wahrer Name ist Louis Moret, genannt der Totengräber. Das glauben Sie doch nicht im Ernst, Monsieur. Sie wählen also noch immer unter dem falschen Baum, mein lieber Hedge, Louis Moret. Der Totengräber ist tot. Setzen wir unsere Unterredung im Hause fort, Monsieur. Jeanne! Oui, chérie? Bleib bitte bei den Kindern und sorge dafür, dass wir nicht gestört werden. Bitte, Monsieur. Wir nahmen Platz in einem Wohnzimmer, das weit besser eingerichtet war, als das bäuerliche Haus vermuten ließ. Ein gut gefüllter Bücherschrank, türkische Teppiche auf dem Fußboden, an den Wänden Ölgemälde. Auf dem polierten Mahagonitisch stellte der Hausherr ein großes Stück Ziegenkäse, eine Flasche Rotwein, Besteck und Gläser. Sehr aufmerksam. Wer immer er sein mochte, das sprach für ihn. Übrigens war ich der Einzige, der zulangte. Dr. Pascal und Freund hatten keinen Appetit. Und der Professor hatte keine Zeit. Er war nämlich voll und ganz damit beschäftigt, den Fall Solar aufzuräufeln. Es ist Zeit, meine Herren, Zeit für die Wahrheit. La Vérité, so heißt bekanntlich der letzte Roman, den Emile Sola veröffentlichte. Doch bleiben wir zunächst bei Louis Moret. Er ist tot, sagte ich. Er starb vor 1,5 Jahren, in der Nacht vom 27. auf den 28. September 1902 im Hospital Lariboisière zu Paris an den Folgen eines Herzinfarkts. Diese Tatsache, meine Herren, markiert den eigentlichen Beginn jener mysteriösen und komplizierten Ereignisse, welche in ihrer Gesamtheit den Fall Sola bilden. Denn bevor er stirbt, gibt Moret einige unzusammenhängende Äußerungen von sich, welche den diensttuenden Arzt zutiefst verstören. An das Ohr des Arztes, Ihr Ohr, Dr. Pascal, dringt der Name Emile Sola. Ferner die Worte Auftrag, Tod, Morgen. Dr. Pascal ist ein enger Freund des großen Romanciers Emile Sola. Er weiß, dass Solas Leben bedroht ist. Aufgeschreckt, misstrauisch durchsucht er seinen Patienten. Soweit einverstanden, Dr. Pascal? Reden Sie nur weiter, Professor. Wollen Sie nicht fortfahren, Doktor? Ach, wozu? Sie wissen doch schon alles. Und zu viel der Ehre, Dr. Pascal. Ich weiß in groben Zügen, was geschah, auf welche Weise, weshalb, durch wen. Doch kenne ich nicht jedes Detail und ersuche Sie daher, mir ein wenig zu assistieren. Was fanden Sie in den Taschen von Louis Moret? Bargeld, Professor. 100.000 Francs. 2 Pässe, einen für Claude Lantier, einen für Louis Moret. Moret war ein gedungener Mörder. Das wusste ich. Ich hatte schließlich lange genug am Montmartre gearbeitet. Eine Schiffskarte Marseille-Beirut und handschriftliche Aufzeichnungen, die sich offenbar auf einen geplanten Mordanschlag bezogen. Darin stand unter anderem Haus des Objekts Rue de Bruxelles 21. Rückkehr des Objekts dorthin 29.09. Dann Durchführung, Methode Kohlengas. Die Maße des Schornsteins waren notiert und Berechnungen der Menge Gips, die nötig wäre, ihn zeitweilig zu verstopfen. Aus alledem zogen Sie den Schluss, Doktor, dass Moret den Auftrag hatte, Emil Zola zu töten. Ich habe es mir zusammengereimt, Professor. Natürlich war mir klar, wer dahinter steckte. Zolas politische Feinde, die Anti-Dreyfus-Partei. Hochgestellte Personen, die bereit waren, viel Geld zu zahlen. Und die dafür sorgten, dass ihr Werkzeug nach der Tat mit einem falschen Pass im Orient untertauchen konnte. Ich nahm das Material an mich und fragte mich, was ich tun sollte. Und wie ich so am Bett des toten Moret saß und überlegte, da fiel mir etwas auf. Moret hatte in Größe und Statur eine gewisse Ähnlichkeit mit Emile Zola. Sogar den gleichen Bart trug er. Ja, und da kam mir eine fantastische Idee. Ich musste sofort zu Emile, ihn über den Anschlag informieren und vor allem ihm meine Idee vortragen. Vorher ließ ich Mourets Leiche in die Eiskammer bringen und sorgte dafür, dass der Kopf etwas tiefer lag als der Rumpf. Ah, die ominöse blaugraue Verfärbung im Gesicht. Livor immortalis. Livor was? Leichenflecken. Blut, welches sich in tiefer gelegenen Körperteilen sammelt, führt dort zu charakteristischen dunklen Diskolorationen. Dadurch wurde Mourets Leiche unkenntlich. Nicht zu identifizieren. Ich fuhr also nach Meudon und... Danke, Dr. Pascal. Nun sind Sie an der Reihe, Monsieur... Wie soll ich Sie nennen? Lantier? Das ist nicht mehr nötig, Professor. Sie wissen ja, wer ich bin. Wir sind unter uns. Nun gut, Monsieur Zola. Was, Zola? Dr. Pascal suchte Sie in Meudon auf und präsentierte Ihnen seine Idee. Zola? Vor Schreck blieb mir der Käse am Halse stecken. Claude Lantier war Emile Zola? Der große Schriftsteller war nicht gestorben. Er lebte noch. Und Van Dusen hat es gewusst. Mein Freund Pascal bot mir, wonach mein Herz sich sehnte. Einen neuen Anfang, ein neues Leben. Seit Jahren hatte ich den Wunsch, allem zu entkommen. Ich war deprimiert, es ging mir schlecht. Ich wollte nicht mehr schreiben. Meine letzten Romane hatte ich mir mühsam abgequält. In der Dreyfus-Affäre hatte ich mir unversöhnliche Feinde gemacht. Ich lebte in ständiger Todesangst. Meine Ehe war ein Albtraum. Alexandrine, meine Frau... Ich habe Sie kennengelernt, Monsieur Zola. Ersparen Sie sich weitere Worte. Ich sehnte mich fort, zurück ins Land meiner Kindheit. Nach einem ruhigen Leben mit Jeanne und den Kindern. Nicht mehr schreiben, keine Angst mehr, keine Szenen. Ein stilles Glück in den Jahren, die mir noch vergönnt waren. Das wünschte ich mir. Eine Fantasie, Monsieur. Ein unerfüllbarer Traum. Bis zu jenem Morgen des 28. September 1902. Als Pascal mir die Möglichkeit bot, den Traum wahr werden zu lassen. Ich zögerte ein wenig. Das werden Sie verstehen, Monsieur. Ich dachte nach. Ich schwankte. Und dann sagte ich ja. Aus vollem Herzen. Ihrem Plan zugrunde lag natürlich die Idee, den Tod Morets und den geplanten Mord zu einem Wechsel der Identitäten zu nutzen. Der tote Moret wurde zum toten Solar und der lebende Solar verwandelte sich in den lebenden Moret alias Claude Lantier. Mhm. Der erste Schritt auf diesem Weg war meine um einen Tag vorgezogene Rückkehr nach Paris. Was wir vorhatten, ließ sich nur in einem leeren Haus, einem Haus ohne Personal, durchführen. Alexandrine sollte in Meudon bleiben. Doch sie bestand darauf, mich zu begleiten. Für diesen Fall hatte ich Emil ein starkes Schlafmittel gegeben. Ich mischte das Pulver in Alexandrines Glühwein. Sie schlief bald tief und fest. Ich wartete auf Pascal. Ich war nervös. Verständlich. Um mich zu beruhigen, las ich ein wenig. Und diese Ihre nächtliche Lektüre, Monsieur Solar, gab mir einen ersten Hinweis auf das, was wirklich geschah. Plutarch, Gibbon, Voltaire. Berichte und Geschichten von Menschen, die ihr Leben radikal änderten, die wie Sulla und Diokletian auf Ruhm und Macht verzichteten, die wie Candide nur noch in Frieden ihren Garten bestellen wollten. Sehr scharfsinnig, Professor. Sie hätten die Bücher nicht auf Ihrem Nachttisch liegen lassen dürfen, Monsieur Sulla. Spät am Abend fuhr ich mit dem Leichenwagen in die Rue de Bruxelles. Ich schaffte den toten Moret ins Haus. Allein, ich konnte nicht helfen. Seit meiner Kindheit habe ich einen unüberwindlichen Abscheu vor Leichen. Im Haus zog Dr. Pascal dem Toten ein Nachthemd von Solar an und legte ihn auf den Teppich vor dem Bett, so als sei er beim Aufstehen zusammengebrochen. Dann ging der Doktor. Er stellte den Leichenwagen vor seinem Haus ab, in einer kleinen Straße nahe der Place de Clichy. Ein paar Minuten später folgte Solar zu Fuß. Er hatte sich das Gesicht mit Ruß geschwärzt, um nicht auf der Straße zufällig erkannt zu werden. Bevor er sein Haus verließ, ging er noch schnell in sein Arbeitszimmer, um sich vom Schreibtisch seinen zweiten Kneifer zu holen. Der erste musste natürlich auf dem Nachttisch liegen bleiben. Ohne Kneifer bin ich fast blind, Professor. Und während Sie Ihren Kneifer aufsetzten, Monsieur Solar, nahmen Sie Ihre fotografische Handkamera an. Ah, meine geliebte Kodak. Ich konnte sie nicht zurücklassen. Ein zweiter deutlicher Hinweis. Weitere Hinweise, um dieses Thema gleich abzuschließen, waren für mich unter anderem das ungeklärte Schicksal von Morets Leiche. Wo war sie geblieben? Jedenfalls nicht im Leichenschauhaus. Und vor allem Ihr Verhalten am nächsten Tag, Dr. Pascal. Ihr angeblich zufälliges Erscheinen, Ihre offensichtlich falsche Diagnose, Ihr Bemühen, Madame Solar so schnell wie möglich aus dem Wege zu schaffen, sie hätte Moret trotz seiner Entstellungen wohl kaum als ihren Gatten identifiziert. Zugegeben, Professor. Aber wir rechneten nicht mit einer eingehenden Untersuchung. Morets Auftraggeber, davon gingen wir aus, würden annehmen, der Mord an Solar sei aus irgendwelchen Gründen einen Tag früher als geplant ausgeführt worden. Und so geschah es denn ja auch. Um den vermeintlichen Mord zu decken, ließ Bertillon die Untersuchung durch die Sûreté im Sande verlaufen. Der arme Inspektor Saccard, der selbstverständlich nicht eingeweiht war, wurde strafversetzt. Und als geraume Zeit später ein nicht unbekannter Amateurkriminologe begann, den Fall Solar von Neuem aufzurollen, wurde er bedroht und verfolgt. Was Sie natürlich nicht abschrecken konnte. Natürlich nicht, mein lieber Hedge. Bringen wir es zu Ende, meine Herren. Viel ist nicht mehr zu berichten, Professor. Emil hielt sich ein paar Tage in meinem Haus verborgen. Dann fuhr er, verkleidet, glatt rasiert, versteckt hinter einer dunklen Brille, nach Aix. Am gleichen Tag wurde ich übrigens auf dem Montmartre-Friedhof beigesetzt. Es soll erhebend gewesen sein. Schade, dass ich nicht dabei war. In Aix fand Emil Zuflucht bei einem Jugendfreund. Paul Cézanne, der Maler. Wir hatten uns vor Jahren entzweit, aber in dieser neuen, außergewöhnlichen Situation haben wir uns wieder versöhnt. Paul half mir, diesen Hof zu finden. Ich kaufte ihn. Mit dem Geld, das ich in der Tasche gefunden hatte. Ein gut angelegter Sündenlohn. Mhm. Etwas später ließ ich Jeanne und die Kinder nachkommen. Tja. Und nun leben wir hier friedlich, zufrieden und glücklich. Bis heute. Bis Sie kamen, Professor Van Dusen. Jetzt wissen Sie alles, Professor. Was werden Sie tun? Werden Sie mir mein Glück lassen? Oder werden Sie einer abstrakten Wahrheit zuliebe mich der Öffentlichkeit ausliefern? Meinen Feinden und meiner Witwe. Am nächsten Morgen verließen wir, der Professor und ich, unser Hotel in Aix, bestiegen den Mors und fuhren los, direkt nach Westen. Van Dusen hatte beschlossen, uns nach den Strapazen des Falles Zola ein paar Urlaubstage in Biarritz zu gönnen. Am Postamt von Aix musste ich noch mal kurz halten. Mein lieber Hitch, begeben Sie sich ins Postamt. Geben Sie ein Telegramm nach Paris auf an die Herren Anatole France und Jules Verne. Und was soll drinstehen, Professor? Nehmen Sie Papier und Bleistift zu Hand und schreiben Sie. Augenblick. Notizbuchstift. Alles da, schießen Sie los, Professor. Fall Zola ist abgeschlossen. Emile Zola wurde nicht ermordet. Das versichere ich bei meiner Ehre als Amateurkriminologe. Weitere Details sind unnötig und unerheblich. Meinen Sie, das reicht, Professor? Ja, warum nicht, mein lieber Hedge? Weil Anatole France und Konsorten vielleicht denken werden, Sie hätten den Fall nicht geknackt. Bedauerlich, mein lieber Hedge, doch nicht so. Ein Professor Dr. Augustus van Dusen wird damit leben können. Fügen Sie noch hinzu, lassen Sie Ihren großen Kollegen in Frieden ruhen. Er hat es verdient, er hat es so gewollt. Im Postamt machte ich noch einen zweiten Zusatz. Nur ein paar Worte. Ein Großer wie Emile Zola stirbt nicht, er lebt weiter. Und das, wir wissen es, meine Damen und Herren, war die Wahrheit. Die reine Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit.